Käse und bitter schmeckt. Erschüttere dich nur nicht, verzagte Seele, wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt. Wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt. Wenn dir der Kreuzeskelch so bitter schmeckt.